1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 am Ende eines Wochenendes, das den Ball jetzt auch wieder flächendeckend rollen sieht. Ich glaube, es wird so etwas wie, könnte so etwas wie ein Peter-Neururer-Jahr werden. Was die heutige Show hier betrifft, ich will auch versuchen, den Ball möglichst gut rollen zu lassen und beginne mal mit einem Mann, der alles will. Hier ist zunächst Skepta, Over the Top. Not 50-50, hey. I get money but my name ain't 50, hey. Went to the Lloyd Bank, took out a young buck, hey. Brown, purple, pinky, hey. Then I put pink stones in the pinky, hey. Bought an R6 and a motorbike jacket to make sure I minimize any injuries, hey. Hey. Hey. Come follow me, hey. A lot of money's exchanging hands, hey. They wanna know, boy, better no plans, hey. I told them, smell this, hey. Can you smell that? Hey. Grands, hey. These other guys ain't got no fans. Wait till JME CD lands, hey. Hey. Come follow me. I wanna make more than 100. I wanna make more than 1,000. I wanna make more than 1,000,000. So I keep counting bills. 1, 2, 3, 4. 4-1 over the top. More. 1, 2, 3, 4. 4-1 over the top. Yo, more. I was frivolous, but now I'm a saver. Hey. I'm a hustler by nature. Hey. I can sell bread to a baker. Hey. Sell a fence to my next door neighbor. Hey. I wanna buy a rack with a laser, cause I'm famous, but I'm still a raver. Hey. Girls see me in the club, they're like, he ain't got one but a love champagne. Champagne. He's got two. I'm like, babe, that's how we do. That's how we do. Your man can't do it like me. No, I ain't leave for the beat. You better ask someone quickly, cause come follow me. I wanna make more than 100. I wanna make more than 1,000. I wanna make more than 1,000,000. So I keep counting bills. 1, 2, 3, 4. 4-1 over the top. More. 1, 2, 3, 4. 4-1 over the top. More. I make money, but I don't work in the mint. Brown, purple, pink. The queen looks pretty in pink. These other MCs are skint. I'm looking a black BM limousine tint. I don't want nobody to see me unless I'm on TV. Come follow me. Jack and Stack, I've done that. You see the gram scene, I run that. £1,000 for me, Max and Jay. Bun that. More money, more paper. I want vehicles and mortgages. These other man don't know what balling is. Come follow me. I wanna make more than 100. I wanna make more than 1,000. I wanna make more than 1,000,000. So I keep counting bills. 1, 2, 3, 4. 4-1 over the top. More. 1, 2, 3, 4. 4-1 over the top. More. Yeah. More money, more paper. I'm not saying I'm a beta, but I get I. Frisco, and you know the time's still right. It feels right. So I had to come back with the remix, man. By this time I had to bring a couple of my brethren through, you get me? Cause the time's right. So it can't be wrong. Let's get straight to this, man. The time is right to bring you the remix. If you can't see that, it's time that you pull up your socks. Who can't hear? I can feel it. When I say I'm fully grown, I mean it. Trust me, I mean it. All that stuff that you're talking about in your bars, I've seen it. Man getting rushed in a dance, I've seen it. Shots getting bust, I've seen it. Because don't glamorize that. Look, analyze that. If you wanna glamorize anything, glamorize facts like who put the drugs in the ends, who imported all the slugs and skanks. It's time that you wise up, man, them rise up. Cause we ain't got long to go before you start feeling like your time's up. And you know that the grind don't stop like time, so I'll pick it up, double up, cop that ride. I'm a lyrical skeng and I got that vibe. Yeah, I speak the truth in the booth and them flows you got sound a lot like mine. We got strength in numbers, so if we come together through the music, we can shot units. Swear down, cause we can do this. The time is right for man to break through this. Don't you know? Right now we're just trying to build the truth, not destroy it.

1-3-4, es ging los mit Skepta, dann Frisco, Time is Right. Und dies hier ist ein ganz junger Produzent aus London, von dem ich erstmals höre, mit seinem Titel Hüfmango oder wie immer man das aussprechen soll, M-N-G-O. Eine überragende, von ergreifender Schönheit gekennzeichnete Maxi. Das gilt auch für die Rückseite, die ich gleich noch ins Spiel bringen möchte. Joy Orbison, bitte nicht verwechseln mit dem berühmten Amerikaner Roy Orbison. Hier kommt Dark Knight und dann schwenken wir zurück zu Joy Orbison. Dark Knight hier mit dem Daydreamer. falling. Turn back. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, zu den Tracks, die hier laufen, gelaufen sind, sage ich gleich noch zwei, drei Sätze, okay? Hier ist Martin. 1 Live 4, ganz kurzer Blick mal eben auf die Straße. Stauschau. Um kurz nach halb elf ist es immer noch ziemlich voll auf der A2 Hannover Richtung Dortmund. Zwei Staus, einmal zwischen Wunstorf-Kuhlenfeld und Launau an der Baustelle 7 Kilometer und weiter zwischen Hamm-Üntrop und Kamener Kreuz Baustelle 6 Kilometer. Außerdem die A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf Baustelle 5 Kilometer. 1 Live 4. Okay, wenn es um den gebürtigen Niederländer Martin Dijkers geht, den ich gerade mit dem Titel Jet gespielt habe, dann versuche ich nach Möglichkeit absolute buchhalterische Sorgfältigkeit walten zu lassen. Das heißt, ich gebe mir wirklich seit mehr als geschätzt 1,5-2 Jahren jede Mühe, alle nur erdenkliche Tracks, an denen er irgendwie beteiligt ist, aufzufischen, einzufangen, um sie hier spielen zu können. Der gerade gehörte Titel Jet findet sich auf der Compilation des Bristol Dubstep-Labels Tectonic. Diese Compilation heißt Tectonic Plates Volume 2. Allzu oft wird Martin mit dem Begriff Dubstep konfrontiert oder identifiziert, aber es ist ja gerade typisch, dass auf diesem ehemals Dubstep ausgerichteten Label jetzt auch Sachen wie der gerade gehörte Track von Martin erscheinen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten und entsprechend zahlreiche Tracks, die im Moment auf der Suche sind. Die neue Mischformen, neue Fusionen suchen. Und aus meiner Sicht ist das im Moment, was sich da zwischen, sagen wir mal, Avantgarde, Hip-Hop, Dubstep, Two-Step, Funky House, Techno abspielt, eine extrem spannende Geschichte. Und entsprechend habe ich, was die letzten 3-4 Tracks betrifft, auch eine sehr, sehr üppige Zeit heute anlässlich der Vorbereitung zu dieser Sendung verbracht, denn diese Titel musste ich immer und immer wieder hören. Wir haben da diesen jungen Kerl Joy Orbison, von dem ich noch nie gehört habe, aus London, den ich hier mit 2 Tracks gespielt habe. Seht mir nach, wenn ich den ersten hier etwas unbeholfen ausgesprochen habe. Der heißt tatsächlich Hyph, H-Y-P-H, Emengo oder Emango, wie auch immer, M-N-G-O. Das ist ein Titel, bei dem Joy Orbison spürbar aus meiner Sicht so ein bisschen in die Spur von Martin driftet mit seinen Two-Step-artigen Beats. TRG, der Rumäne, ist mir auch eingefallen. Da will ich vielleicht ganz kurz einflechten. Auf dem diesjährigen Melt-Festival, ich hatte mir das Programm nicht von vorne bis hinten jetzt in aller Deutlichkeit vorher angeguckt. Auf dem Melt stellte ich plötzlich fest, ach du Scheiße, heute Abend legt ja TRG aus Rumänien auf. Dieser Mann, den ich hier auch schon extrem häufig gespielt habe. Jetzt war aber, wenn ich das kurz erzählen darf, die Bühne, die Red Bull Academy Bühne, auf der er auflegen sollte, die war durch extreme Regenfälle schlichtweg abgesoffen, sodass die Veranstalter flugs und gut improvisiert hergegangen sind und diese Red Bull Academy Bühne nach draußen außerhalb von dem Festivalgelände dort aufgebaut haben, wo eigentlich der sogenannte Sleepless Floor stattfinden sollte, dessen DJs dann für die entsprechende Nacht gecancelt wurden. Ich also das Festivalgelände verlassen, mich dahingeschlichen, viel durchgefragt, stehe dann da, 19 Uhr etwa am ersten Meldtag und muss völlig bedröppelt feststellen, dass die Bühne für TRG noch nicht hergerichtet ist. Das Programm dort begann dann erst um 22 Uhr. TRG hätte um 20 Uhr circa auflegen sollen, also er war zwar auf dem Gelände, musste aber auch gecancelt werden. Das Verrückte, als ich so in mich hineinhorchte und mit den Verantwortlichen da an der Bühne ein sehr nettes Gespräch hatte, so richtig enttäuscht war ich eigentlich nicht. Ein bisschen habe ich mich auch gefreut, denn Leute wie TRG sind für mich immer noch so ein großes Geheimnis und ich dachte mir, naja, dann bleibt dieses Geheimnis eben noch ein bisschen lebendig. Später in der Nacht legte dort Code 9 einen überragenden Set auf, unterstützt vom MC Space Ape und auch Benga turnte quicklebendig auf der meterhohen DJ-Kanzel herum, die etwa 3 Meter hoch war und wurde ständig sowohl von Code 9 wie auch vom Space Ape angefeuert, sich doch bitte bäuchlings die 3 Meter nach unten in die Crowd zu werfen. Er hatte aber eine fürchterliche Angst und der Space Ape feuerte ihn immer an, Jump, Jump, Spring, Spring, jetzt spring endlich. Und Benga zierte sich, als gelte es von einem 10-Meter-Brett ins Wasser zu springen. Also damit habe ich zumindest in meinem Leben immer Probleme gehabt. Dann sprang er endlich doch, wurde sicher aufgefangen und ich war heilfroh, dass ich einen kleinen Beitrag zumindest leisten konnte, denn es gelang mir, Benga an der Wade aufzufangen, was für mich persönlich ein echtes Festival-Highlight war. Joy Orbison haben wir gehört, Dark Knight dazwischen, ein lupenreiner, wunderschön mellow und mit vielen Strings behaftet nach vorn getriebener Haustitel von Dark Knight, der heißt Daydreamer. Auch das ist ein fantastisches Vinyl, das ich hier nochmal mit 2, 3 extra Ausrufezeichen versehen möchte, denn auf der anderen Seite findet sich auch wieder so ein Bastard mit wonky Synthesizer-Lines, mit vielen Soccer-Perkussionsbeats. Ganz fantastisch, aber ich habe mich heute mal angesichts der Milde, die dieser Abend ja so ein bisschen ausstrahlt, für den schnörkellos schönen Daydreamer House-Track von Dark Knight entschieden, der im Übrigen auf dem Label Urban Rhythm erschienen ist. Das auch im Grunde seine Anfänge in der Dubstep-Szenerie hat und weniger in der UK-House-Szene. Wir machen weiter mit einem Titel, den ich in der letzten Woche schon gespielt habe. Ich schätze ihn, weil er dieses unverschämte Pop-Appeal hat. Er kommt von der London Electricity und heißt Just One Second. We'll be right back. Bye. 1, 2, 4. Wir haben gerade Ellie Jackson LaRue Bulletproof im Zink-Remix gehört. Zink ist ein Mann, der eigentlich aus dem Drum and Bass kommt, gerne hinzugezogen wird, wenn es um Remixe geht. Aber so im Bassline-House-Metier habe ich ihn noch nicht gehört. Hier im Hintergrund, das ist die britische Band The Heavy, Funkband, die in Kürze ein neues Album veröffentlicht, vorab How You Like Me Now, hier im Solo-Remix The Heavy. Infos mit Sandra Polch um 23 Uhr. Wieder ETA-Anschläge auf Mallorca, neue Vorwürfe gegen iranische Behörden und das Wetter auch mal nass. Bei den drei Bombenanschlägen auf Mallorca heute hat es keine Verletzten gegeben. Die baskische Untergrundorganisation ETA hatte vor den Sprengsätzen gewarnt. Reinhard Spiegelhauer berichtet. Zwei der drei Sprengsätze explodierten in der Nähe eines Stadtstrandes im Osten der Hauptstadt, der dritte in einem unterirdischen Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Die Gebäude waren nach einer telefonischen Warnung am Mittag geräumt worden. Durch die Bomben entstand lediglich Sachschaden. Die Feuerwehr von Palma de Mallorca sprach von geringer Sprengwirkung. Die großen Touristenzentren Mallorcas liegen jeweils einige Kilometer westlich bzw. östlich der Hauptstadt. Gegen 11.30 Uhr war bei einer Taxizentrale im Baskenland eine offenbar voraufgezeichnete Warnung eingegangen. Im Iran hat der unterlegene Präsidentschaftskandidat Karoubi schwere Vorwürfe gegen die Behörden erhoben. Auf seiner Internetseite erklärte er, zahlreiche Regierungskritiker seien im Gefängnis schwer misshandelt und vergewaltigt worden. Karoubi berief sich auf Aussagen ranghoher Behördenvertreter. Bei Protesten gegen den Ausgang der Präsidentenwahl im Iran waren mehr als 100 Menschen festgenommen worden. Gegen sie läuft inzwischen ein Gerichtsverfahren. Auf einem Volksfest in Berlin hat es einen Zwischenfall gegeben. Ein Karussell blieb plötzlich stehen. Die 14 Insassen hingen kopfüber in 15 Metern Höhe. Erst nach einer Dreiviertelstunde konnten sie gerettet werden. Ursache für den Unfall in Berlin war laut TÜV eine heiß gelaufene Bremse. Die Fahrgäste klagten über Übelkeit und Schwindel. Zwei mussten ins Krankenhaus. Mit einem ziemlich verrückten Spiel sind Bochum und Gladbach in die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet. Am Ende stand es 3:3. Die Bochumer hatten in der zweiten Halbzeit einen 0:3 Rückstand im eigenen Stadion noch aufholen können. Dabei schoss Azuak gleich zwei Tore innerhalb von 48 Sekunden. Das war einfach nur der Wille, unbedingt ein Tor erzielen zu wollen. Und letztendlich haben wir einfach nur Moral bewiesen und haben noch ein 3:3 rausgeholt. Auch das zweite Sonntagsspiel endete unentschieden. Aufsteiger Freiburg und der HSV trennten sich 1:1. Tabellenführer nach dem ersten Spieltag ist Wolfsburg vor Frankfurt und Schalke. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird mild mit einigen wenigen Schauern. Morgen auch öfter mal nass. Am Nachmittag dann besser. Bei Sonne und Wolken steigen die Temperaturen auf 24 Grad in Siegen und bis zu 25 Grad in Gladbeck und Köln. Dienstag meistens bewölkt, nach Norden hin etwas Regen. Stauschau. Jetzt ist es fast vorbei auf der A2 Hannover Richtung Dortmund. Noch 3 Kilometer zwischen Wunstorf-Kohlenfeld und Launau. Eins live. 4. Okay, wir hatten da eben noch die britische Band The Heavy gehört, How You Like Me Now im Solo-Remix. Und als ich den Track hörte, da stellten sich bei mir so merkwürdige Reflexe ein und die alten Deutschrock-Gene haben sich bei mir gemeldet und ich war mir nicht sicher, sollst du Birth Control mit dieser alten Schmockrock-Nummer Gamma Ray spielen, sollst du nicht spielen, dann dachte ich, es fehlen und sei mal locker, Klaus. Und überhaupt, ich finde den Titel bis heute eigentlich zu bestimmten Gelegenheiten wirklich gut. Birth Control aus den 70er Jahren haben wir da eben gehört mit dem Titel Gamma Ray. Jetzt möchte ich hier zunächst mit wirklich arschtrockenem Techno, der so ein bisschen in Richtung Disco-Funk auch schielt, weitermachen. Der Track stammt von dem amerikanischen Techno-Produzenten Lima Thong und ist der Titeltrack seiner neuen, nur digital veröffentlichten EP mit dem Titeltrack entsprechend With You. Und den hören wir. Limassol, With You. Amanda Blank, die ich als nächstes spielen möchte, kommt aus Philadelphia. Umfeld Spankrock Diplo. Vor 3 Jahren auf einem Titel von Spankrock erregte sie zum ersten Mal Aufmerksamkeit mit einigen Versen, die sie auf einem Spankrock-Titel platzierte. Jetzt ist soeben ihr Debütalbum erschienen, das heißt I Love You, und kommt im Grunde mit vertrauten Sounds, die irgendwo zwischen Baltimore, Booty, Miami, Bass, Elektro Sounds und Begriffen schwanken, so wie ich sie hier aufgezählt habe. Aber sie fügt bisherigen Platten, die ja nun wirklich extrem zahlreich sind, durchaus neue Akzente zu. Dieses Album ist auf famose Art angriffslustig, hat auch sentimentale Momente, gute Songs, wirklich gute Hooks, und vor allen Dingen sind die Tracks erstaunlich kurz, mehrheitlich zumindest, und würden trotz ihrer Kürze, glaube ich, problemlos in jeden DJ-Set reinpassen, beziehungsweise wären dort schon fast ein Muss. Im Track von Amanda Blank, den ich spielen möchte, geht's ums Schminken. Sie bedeutet ihrem Gegenüber, sie möchte sich wirklich ganz besonders schön machen, und es dauert noch ein bisschen. Er vermutlich, möge doch bitte noch eine Zigarette rauchen. Make-up, hier ist Amanda Blank. What you made me do? Face, mascara, erase. I wanna look good for you. Comb, hair, don't care. I always comb my hair. Make up. Make up. Pink. Blue. Purple. I wanna make it good for you. Make up. Make up. Make up. Make up. If I wear a dress, he will never call. So I'll wear much less. I guess I'll wear my camisole. Make up. Make up. Make up. Smoke a cigarette. I'm not ready yet. Make up. Make up. Make up. Smoke a cigarette. I'm not ready yet. Yeah. gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking down chairs and knocking down tables in a restaurant in a western town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a western town. In a western town, in a dead end world. Choices, if, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? So how often, which do you choose, the hard or soft option? How much do you need? In a western town, in a dead end world. Ice Live 4. Ich kann mich entsinnen, dass ich vor meinem Ferienbreak mit sehr, sehr großer Begeisterung hier eine bisher noch weitgehend unbekannte dreiköpfige Band aus dem Osten Londons gespielt habe. We Have Band mit dem Titeltrack ihrer aktuellen Single You Came Out, die aber über diesen perkussiv-wavigen Track hinaus noch diese wunderschöne Version unter anderem beinhaltet des Pet Shop Boys Klassikers West End Girls, den ich hier gerade gespielt habe. Davor Musik aus einer Compilation, von der ich mir viel verspreche, weil ich sie auch noch nicht ganz hören konnte, aber die Beispiele, die ich bisher für mich so gehört habe, finde ich vielversprechend. Diese Compilation heißt Edges, also Ränderecken, kommt aus Frankreich. Untertitel A New French Electronic Generation. Neue Namen also aus der französischen Elektroszene, wobei ich eben mal beispielhaft Dilemme gespielt habe mit einem Titel von dieser Compilation, der heißt Modern Slave. Und davor hat hatten wir Amanda Blink. Es stehen in dieser Woche zwei Großveranstaltungen innerhalb des Sektors an. Einmal das CO Pop Festival in Köln, das vom 12. bis 16. August in Köln natürlich stattfindet. In vielen Clubs, Hallen, Open Air natürlich auch. Dazu gibt es traditionell das Haldern Festival. Leider werden einige sich sagen oder gesagt haben, zeitgleich oder fast zeitgleich das Haldern Festival vom 13. bis 15. August. Und über beide Events werden wir hier natürlich ausführlich berichten. Ich will für mich hier und heute, was Haldern betrifft, eine Band mal ins Spiel bringen, die es mir absolut angetan hat. Eine amerikanische Band, die kennenzulernen, ich mich ausgesprochen freue. Bisher habe ich sie nämlich noch nicht gesehen, kannte ihre Musik auch noch nicht. Das neue Album Up From Below erscheint in wenigen Tagen. Und ich rede hier von der 12-köpfigen Band Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Für mich ist das, also ich habe in diesem Jahr noch keine bessere Hymne des Sommers gehört, als das, was wir jetzt mit Inbrunst von diesem Dutzend Musikern hören werden. Seht ihr, da verrutscht mir der Satz. Da geht wieder alles den Bach, immer wenn ich so wirklich fürchterlich begeistert bin. Also der Sänger Alex Ebert, der Kopf der Band, erinnert mich in seiner Inbrunst, das wollte ich sagen, so ein bisschen an Richard Ashcroft. Sehr viel Soul, sehr viel missionarischer Eifer in der Stimme. Für mich ist das eine Hymne. 40 Day Dream, Edward Sharp and the Magnetic Zeros in dieser Woche auf dem Haldern Festival. 1Live4, bei aller hier zuletzt geäußerten Kritik am aktuellen Album der beiden Skandinavier Lindström und Thomas, der Kraut-Disco-Kosmos, den insbesondere diese beiden aufgetan haben mit eigenen Aufnahmen und auch mit dem Eskimo-Label, hinter dem meines Wissens Hans-Peter Lindström steht. Dieser Kosmos ist noch längst nicht ausgereizt. Diese Nummer hier, Dance Disorder, von Dance Disorder, einem Duo, das den Track hier in Berlin aufgenommen hat. My Time heißt der Titel, ist auf dem besagten Eskimo-Label von Lindström erschienen. Finde die ganz gut eigentlich. Schade, dass ich hier blöde jetzt in die Vocals noch reinquatsche. Ich finde, ein bisschen Selbstkritik darf ruhig sein. Ich komme ganz kurz auf das CO Pop Festival zu sprechen in Köln vom 12. bis 16. August mit zahlreichen Highlights, bei denen es sich empfiehlt, vielleicht vorher zu checken, ob die nicht möglicherweise vielleicht doch ausverkauft sind. Stand Mitte der Woche The Whitest Boy Alive etwa war fast ausverkauft. Hier kommt Musik von Paul Kalkbrenner. Er ist der Remixer der Zweiraumwohnung, wir werden sehen. Und Paul Kalkbrenner gehört mit zu den Protagonisten der CO Pop. Er ist zu sehen und zu hören am 16. August, das ist der kommende Sonntag, im Jugendpark. Die Veranstaltung dort, zum Beispiel Open Air, geht schon 11 Uhr morgens los, dann aber weit in den Abend und in die Nacht. Wir steigen ein und heben ab, Junge, jetzt

1 Live 4, dieser Mann, Samuel L. Session, legt in diesen Tagen mit Chimes hier im Hintergrund und einem weiteren Titel Big Bad Drum zwei wirklich wunderschöne, sehr diepe Tech House Tracks vor. Wie gesagt, Chimes ist der Titel, den ich spiele. Entdeckt habe ich in der letzten Woche für mich eine Band aus San Diego, Delta Spirit, deren drängendes nach vorne Klimpern, Rocken und Rumpeln mit einer Stimme, die mich an David Byrne von den Talking Heads erinnert, ich euch nicht vorenthalten möchte. Delta Spirit mit einem fantastischen Album Out to Sunshine, das möglicherweise schon vor 2-3 Monaten erschienen ist. Keine Ahnung. Es ist im Grunde auch egal. Es ist ja gute Musik. Und danach möchte ich noch eine Frau ins Spiel bringen. Eine britische Sängerin, die auf sich aufmerksam macht. Jetzt musikalisch mit einem Titel namens Stone Cold Sober, den wir hier hören werden. In der Vergangenheit hat sie angeblich an der Seite eines Magiers gearbeitet, der sie allabendlich in zwei Hälften zersägt hat. Aber irgendwie ist sie dann wohl doch immer wieder zusammengewachsen und konnte weitere Jobs annehmen. Unter anderem soll sie als Gespenst gearbeitet haben. Ihr Name ist Paloma Faith. Zunächst aber Delta Spirit. Brothers Mit Sandra Polch um 0 Uhr. Auswärtiges Amt rät Mallorca-Touristen zu Vorsicht. Berliner Karussell blieb kopfüber stehen. Und das Wetter, Sonne, Wolken und auch mal nass. Die drei ETA-Bomben auf Mallorca hatten offenbar nur eine geringe Sprengkraft. Nach Angaben der Behörden richteten sie kaum Schäden an. Verletzt wurde niemand, auch deshalb, weil die ETA telefonisch vor den Bomben gewarnt hatte. Zwei Sprengsätze waren in Restaurants am Stadtrand von Palma versteckt, ein dritter in einem unterirdischen Einkaufszentrum mitten in Palma. Das Auswärtige Amt hat bisher keine Reisewarnung für Mallorca herausgegeben, fordert Urlauber dort aber auf, besonders vorsichtig zu sein und Menschenansammlungen zu vermeiden. Im Hudson River in New York suchen Taucher noch immer nach den Opfern des Absturzunglücks. Bisher wurden 7 Leichen geborgen, 2 Menschen werden noch vermisst. Am Samstag waren ein Hubschrauber mit italienischen Touristen und ein Kleinflugzeug über dem Hudson zusammengestoßen. Der Hubschrauber wurde inzwischen aus dem Fluss gezogen, das Flugzeug konnte bisher nur geortet werden. Unglücksursache in New York war vermutlich ein Pilotenfehler. Alle 3 belgischen Häftlinge, die mit einem Hubschrauber geflohen waren, sind gefasst. Der letzte Gesuchte wurde im Osten Marokkos in einem Taxi festgenommen. Er gilt als einer der gefährlichsten Kriminellen in Belgien. Mit 2 anderen war er vor knapp 2 Wochen mit einem Hubschrauber aus dem Gefängnis in Brügge entkommen. Die beiden anderen Ausbrecher wurden vor einigen Tagen in Marokko und in Brüssel gefasst. Auf einem Volksfest in Berlin hat es einen Zwischenfall gegeben. Ein Karussell blieb plötzlich stehen. Die 14 Insassen hingen kopfüber in 15 Metern Höhe. Erst nach einer Dreiviertelstunde konnten sie gerettet werden. Ursache für den Unfall in Berlin war laut TÜV eine heißgelaufene Bremse. Die Fahrgäste klagten über Übelkeit und Schwindel. 2 mussten ins Krankenhaus. Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich mit einer Aufholjagd gegen Gladbach noch einen Punkt gesichert. Zum Saisonauftakt spielten die NRW-Clubs 3:3. Die Gladbacher hatten zur Pause 3:0 in Bochum geführt. Dann fielen innerhalb einer knappen Viertelstunde gleich 3 Treffer für den VfL. Bochums Trainer Marcel Koller war froh, dass seine Mannschaft zumindest in der zweiten Halbzeit überzeugen konnte. Es wird wichtig sein, dass wir mit dieser Leidenschaft, die ich eigentlich auch verlangt habe, dass wir so ein Spiel gehen. Und gut, es klappt nicht immer gleich. Und wenn man dann die Pause hat, um das noch ein bisschen zu korrigieren, dann ja, ist das schlussendlich dann auch gut. Auch im zweiten Sonntagsspiel wurden die Punkte geteilt. Die Partie Freiburg gegen Hamburg endete 1:1. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht bleibt es trocken. Gegen morgen sind besonders im Münsterland und in Ostwestfalen wieder Schauer unterwegs. Am Montag gibt es dann Sonnenschein, einige dichte Wolken und nass wird es auch mal zwischendurch. Das sind die Höchstwerte. 22 Grad in Bielefeld, 25 in Essen und 26 Grad in Euskirchen. Dienstag oft bewölkt und zeitweise Regen. Stauschau. Es ist alles frei. Eins live. 4. Okay, ich möchte hier zunächst weitermachen mit Musik, bei der wir vielleicht so ein bisschen runterkommen, soweit das überhaupt nötig ist. Ich habe in der letzten Woche schon einen Track aus dem Clear Your Mind Album des St. Petersburgers Bob gespielt, B.O.P. geschrieben, der wirklich großartigen, atmosphärischen, abstrakten Breakbeat anbietet auf diesem Album. Ein Titel heute, den ich daraus spielen möchte, Forms, Ideas and Chips. Hier ist Bob. Thank you. on a Sunday. Yeah, on a Sunday. Need some time. 1Live4, ich sag gleich, was hier gelaufen ist bzw. läuft. Ich sage an dieser Stelle ganz kurz, was ich hier in den letzten Minuten gespielt habe. Da war zunächst Bob aus St. Petersburg mit seinem Clear Your Mind Album. Dann kam eine, wie ich finde, wunderschöne ambiente Nummer, innerhalb derer ganz langsam sich so zurückhaltend sanfte Downbeats einschlichen. Dieser Track stammt von dem Chicago-Projekt Delicate Noise und ist ein Track von mehreren ergreifend schönen auf dem Album Phil Messer, von dem ich entsprechend Musik gespielt habe. Delicate Wicked Noise. Danach mein Liebling Idle Tech mit dem Titel Snowburst, diesem langsamen funky Groover mit vielen atmosphärischen Sounds drumherum. Und dann bin ich von Idle Tech hinübergeschwenkt zu der britischen Sängerin Kyla, deren Titel Daydreaming davon handelt, dass sie am Sonntagnachmittag eben schönsten Träumen nachhängt. Meiner Meinung nach kann man das insbesondere im LD-Remix, im Remix nämlich von Lian Day, auch in der späten Nacht noch sich diese Sachen reintun, fürchterliches Verb, bitte streichen, sich diesen Sachen widmen, so klingt es vielleicht ein bisschen besser. Wir haben Kyla mit Daydreaming entsprechend im Lian Day Remix gehört. Dieser Mann hat es mir sowieso angetan, ich halte ihn derzeit für den veranlagtesten Mann im Hyperdubs-Stall von Code 9. Die Art und Weise, wie er seine Produktionen, sei es auch die Remixe zum Beispiel für Animal Collective, mit diesen Soccer-Beats, mit Afro-Beats, mit vielen perkussiven Elementen in Richtung Funky House drängt. Das finde ich überragend. Entsprechend auch ist die Messlatte gut gelegt bei Daydreaming im LD Remix. Und gerade verklungen ist ein Titel, der vielleicht an das anknüpft, was ich irgendwann zu Beginn der Sendung heute mal erzählt hatte oder beschrieben hatte. Diese enorme Spannung, die meiner Ansicht nach da derzeit herrscht, wo Überlappungen angestrebt werden, wo bestimmte Fusionen stattfinden, zwischen eben zu hören, zwischen straighten Techno-Beats, dann wieder sich zurückfallen lassen in gemächliche Dubstep-Passagen, dazwischen Synthesizer, die wieder Engländer sagt wonky, also nicht bestimmten Regeln gehorchen, sondern fast dem Zufälligkeitscharakter folgend wonky durch die Tracks eben durchsegeln. Der zuletzt gehörte Titel stammt von Gammy, ein Produzent aus Bristol. Rainbow Road ist ein Titel, der bezeichnenderweise auf der kommenden Compilation von Mary Ann Hobbs, der britischen DJ, zu hören sein wird. Diese Compilation heißt Wild Angels, erscheint bei uns Anfang September und featured zu meiner großen Überraschung auch eine Reihe von Leuten, die hier auch in den letzten Monaten verstärkt gelaufen sind. Mary Ann Hobbs widmet sich bei ihrer Suche nach neuen Fusion-Sounds auch der neuen Szene abstrakter, glitschiger Hip-Hop-Künstler, wie zum Beispiel Mike Slott, der bei ihr neben zum Beispiel auch Hudson Mohawk auf der Mix-Compilation Platz gefunden hat. Wie auch Gammy, den ich jetzt hier gerade mit Rainbow Road gespielt habe. Natürlich werden wir Mike Slott auch hier noch hören in der verbleibenden Zeit und die beträgt immerhin, ich schaue auf die Uhr, noch 29 Minuten. Zunächst kommen wir aber zu Todd Lattie, einem britischen Produzenten, der jetzt einen DJ-Mix für den Londoner Club Fabric angefertigt hat. Fabric Live, die 47. Folge. Hier kommt Todd Lattie zusammen mit Benjamin Zephaniah und Joe Goddard. Der Titel heißt Rebel, befindet sich innerhalb seines DJ-Sets an 14. und damit letzter Stelle. Und der Titel, so wie wir ihn hören, kommt im Scream Remix. Yo, this is Benjamin Zephaniah, the poet you desire, coming down the microphone wire with Cuddler T, you get me? Ooh, never give up. Baby, I'm Cuddler T, my you know. We live beneath the shadow, we live beneath the light. We live beneath the moonshine, somewhere underneath the night. We live beneath the mountain, we live beneath the sand. We live beneath the undergrowth, we lovers of the land. When the masses wait to follow, we float the other way. As we fly on bypassing all the hours of today. In a moment we can capture all the loving that it takes. We live beneath the radar, but we've learned to let it take. The earth is hot. The dead are not. Why watch and pray? Come out and play. Underneath the concrete towers, deep within the inner soul. We live beneath the limits, where there's no one in control. When we hear the sirens singing and our mad ancestors wail, we shall lie beneath each other as we all wait to exhale. Rebel. The earth is hot. Rebel. The dead are not. Rebel. Why watch and pray? Rebel. Come out and play. All the young carnivores are Take off your skins and fly. Dance away your everything. Don't be afraid to die. All the carnivores are out there, but you must gank and raise your head. We live beneath the shadow. Watch and pray. Come out and play. effects on. deeper than the physical attractor beam. Wisdom magnetic, you attract a lean. I wonder's you the woman for my super team. Then I'm the man of steel, got extra sheen. Looking like you could take it. Talk like you're trying to break it. More than you can chew, fully clothed or naked. From water to dirty wine, we run sacred. Time after time, we refine our nature. Might pull your hair, call your names, I don't hate ya. You fight back right there, I like that. Stare into my eyes and get deep in the fact. We make the heat rise, turn candles into wax. Coffee table dance, yeah, put them on the glass. Too much weight to take, there's something about to crash. This is me for you, and it's always true. What we got to do, what we need to do, and it's you for me, because you got the key. Open all the night, oh, it's dynamite. It's through your eyes I see how you feel about me, and how you feel is sheer sensuality. Electricity flowing touch to touch, sharing that body with me, thank you very much. I grab and I hold, can't escape my clutch. Sheets unfolded and tangled up, intertwined, your fingers within mine, me within you, massage your spine. Deeper and deeper, go down the line. Relax and breathe, let's take some time. Defying all physical laws of sweat pores. Wisdom is water, go shore to shore. Don't hold back, what's mine is yours. And at the last stroke, get blessed with one more. One more. This is me for you, and it's always true. What we got to do, what we need to do, and it's you for me, because you got the key. Open all the night, oh, it's dynamite. That's nice, no, that hurts good. On and to the break of dawn. Not yet snoring, nor am I stolen. Invited to a level, I'm always excited. Hasn't been boring since the night ignited. Tinder sticks with tender kisses and licks. Clever how you keep me within your midst. Feel just right when I'm with you, miss. Your touch when you're not and you're on your biz. You like what I like and that's what it is. Putting in practice for making kids. A mentality on a par with me. To intellectually spar with me. To intellectually spar with me. On a par with me. This is me for you. And it's best place. We got to do. Now, actually, the best place is the kitchen. And it's you for me. Because you got the key. Open all the night. Oh, it's dynamite. You never done that before? It's you for me. You got the key. Open all the night. Eins, zwei, vier. So, da haben wir uns ganz schön mächtig durch die letzten Minuten geschaukelt. Nachdem ich hier mit Gammy aus Bristol abgeschlossen hatte, dann kam Todd Lee T. Und dann bin ich so ein bisschen in den ravigeren Dubstep-Dschungel einfach mal vorgedrungen. Da gibt's einen Typen namens Maniac, der jetzt aus meiner Sicht eine recht gute 4-Track-EP veröffentlicht hat, aus der ich den Titel Headshot gespielt habe. Dann kam das Party-Animal, das Party-Tier Sarantis mit dem Titel Nitroglycerin im Mark One Remix. Das waren die beiden heftigeren, noisigen Dubstep-Tracks, die daherkamen. Dann wurde es wieder filigran, sehr wechselhaft, sehr, wie könnte man sagen, da fehlen mir jetzt die Worte. Mount Kimby sind ein Duo, das ich hier schon mal gespielt habe, deren Dubstep-Skulpturen das Genre im Grunde immer wieder verlassen und die man hier und da sogar mit dem Etikett Post-Rock, Dubstep-Post-Rock schon mal betitelt hat. Es gibt eine neue EP von Mount Kimby mit im wahrsten Sinne des Wortes vier hochinteressanten neuen Skulpturen. Sketch on Glass heißt das Titelstück. At Least ist der Titel von Mount Kimby, den ich gespielt habe und der für meinen Geschmack recht gut voranging. einem Titel, der hier nun schon zum wiederholten Mal bei aller Kürze gelaufen ist von diesem Mike Slott, der nicht nur auf der neuen Compilation von Marianne Hobbs, der englischen geschätzten DJ, eine Rolle spielt, dieser Mike Slott, sondern dem Vernehmen nach will auch Martin Dykers, den ich zu Beginn der heutigen Show gespielt habe, sich verstärkt um Leute mit, wie Mike Slott oder Hudson Mohawk kümmern, mit denen zusammengehen und mit denen Musik machen, wie ich einem Interview mit Martin Dykers entnommen habe, das mir ein aufmerksamer Hörer vor wenigen Tagen zur Verfügung gestellt hatte. Dieser Mike Slott kommt aus England, ist so etwas wie ein Toningenieur. So ein Typ, von dem ich mal vermute, das sind diese Leute, die sitzen wirklich den ganzen Tag im Studio. Die können 7 Stunden lang mit einer Skala von, sagen wir mal, 6, 7 Tönen rumspielen, die manipulieren, die bearbeiten und die Zeit vergeht, es wird darüber dunkel. Wer diesen Leuten bei der Arbeit zusehen würde, der würde wahrscheinlich wahnsinnig, aber diese Studio-Maniacs, diese Tiere, ich weiß nicht, die ticken irgendwie ganz, ganz anders. Das muss ein ganz interessanter Typ sein, dieser Mike Slott, der mit etlichen anderen Typen derzeit immer mal wieder so 2 Minuten Exponate raushaut und der im Übrigen wohl auch der Toningenieur von Hudson Mohawk ist, der ja dieses viel beachtete Album auf dem Warp-Label veröffentlicht hat. Diesen Mike Slott haben wir entsprechend eben gehört mit dem Titel Boxed In. Und danach kam gerade verklungen das neue Juice Leem Album, das mir auch sehr gut gefällt, weil es so spielerisch leicht mit den Beats daherkommt, wie das hier zu hören war, You For Me, mit einem Feature der Sängerin Afua. Den Titel haben wir hier gerade gehört, das Juice Leem Album heißt Jerusalem Come, letzte Woche hier schon vorgestellt. So, ich schau mal auf die Uhr, wir haben noch 4,5 Minuten. Ich will mal kurz schauen, ob ich das mit dem letzten Titel abgleichen kann. Nicht ganz. Der hat nämlich nur 4 Minuten, dann will ich mich hier noch ein bisschen umständlich verabschieden. Also, mein Name ist Klaus Vier. Ich möchte mich bei dir und euch ganz herzlich bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Wochenende am Sonntag wieder hören könnten. Bis dahin alles Liebe und Gute. So, das war jetzt umfangreich genug. Wir können schließen mit dem neuen Album der Simian Mobile Disco Temporary Pleasure. Dieser Titel hier ist der allerletzte des Albums. Er heißt Pinball und featuret die Vocals der New Yorkerinnen von Telepathie. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. pinball.